Es folgt ein Mitschnitt des Ganztagsseminars unter dem Titel Faschismusanalyse, Bewegung, Ideologie, Gesellschaft am 12. April 2008, organisiert von der Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Okay, dann fange ich mal an. Wenn man sich informieren will, was Faschismus ist, dann kriegt man in der Sozialkunde und auch in den von Politikern und von den Sonntagsrednern, die immer sagen, nie wieder und so, da kriegt man vor allen Dingen einen negativen Vergleich geboten. Negativer Vergleich meine ich, da werden lauter Nicht- und Unauskünfte gegeben. Faschismus ist undemokratisch, illiberal, irrational. Inzwischen wird es immer mehr Mode zu sagen, er wäre auch unnational. Ja, Hitler mit seinem verlorenen Krieg hat die größte deutsche Katastrophe bewirkt. Ja, das sind so die Gedenkweisen, wie man da drauf zurückblickt. Also man sagt, Hitler hat Deutschland vergeigt. Das ist die schlimmste Sache, die er gemacht hat. Der negative Vergleich, eigentlich ist das, negative Vergleiche haben das an sich, dass sie eigentlich keine Auskunft über die Sache sind, die man bespricht, sondern immer über die Maßstäbe derer, der sich äußert. Wenn einer sagt, das ist undemokratisch, hörst du es sofort raus, naja, das ist ein Demokrat. Der meint, demokratisch soll es sein und er meint, er ist auch schon fertig mit der Erläuterung seines Gegners, wenn er sagt, der ist nicht so wie er selber. Illiberal, na, das sagt ein Liberaler. Inhuman, das sagt ein Humanist. Aber was die Sache ist, über die er redet, das kommt eigentlich nie gescheit raus, außer dass man über sie erfährt, all die Maßstäbe, die die guten Menschen an sie anlegen, erfüllt sie nicht. Deswegen will ich durchaus als den Kern einer Theorie des Faschismus, einen rationellen Vergleich mit der Demokratie im Kapitalismus durchführen und daran zeigen, Faschisten sind wirklich ein Gewächs dieses bürgerlichen Staats. Sie gehen aus den Umständen hervor. Da will ich dafür plädieren, damit es nicht missverstanden wird. Ich bin mir schon im Klaren drüber, was für mordlustige Gesellen das sind. Wie lebensgefährlich es ist, in einem Ort zu wohnen, wo die, sagen wir mal irgendwo im Osten um Dresden rum, wo die dominieren und man äußert sich gegen sie. Ich bin mir durchaus im Klaren drüber, was das für furchtbare Gruppierung ist. Aber ich möchte erstmal dafür plädieren zu sagen, man muss auch die als Politiker verstehen, als welche, die den Staat lenken und anders lenken wollen, als er gelenkt wird. Und wenn man über all die Gewalttätigkeit, die Fremdenfeindlichkeit erschrickt, die diese Typen zeigen, dann möchte ich ein bisschen darauf hin argumentieren, an denen zeigt sich ein Radikalismus des Gemeinwesens. Da soll man lieber über das Gemeinwesen erschrecken, dessen Radikalismus sich da zeigt, als über die Radikalinskis, die sich von den normalen Verwaltern des Staats, von den normalen Politikern und den politischen Richtungen unterscheiden. Also, erste These, wie viel habe ich denn eigentlich? Ich glaube, vier Thesen, die ich ausführen möchte und die ich ausführen kann. Jetzt mit der Zeit ist es so, ich kann das nach hinten immer kürzer machen, weil der Kern der Überlegungen ist der Einstieg, nämlich die Beantwortung der Frage, woraus eigentlich geht eine faschistische Politisierung hervor? Woraus entsteht die? Und da ist meine These, die entsteht aus der nationalistischen Politisierung der ganz normalen Demokratie. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, das, was einem jedem hier geläufig ist, wenn er auf die politischen Debatten im Land blickt. Es gibt zwei Sorten Argument, es gibt vielleicht auch noch mehr, aber die zwei gibt es auf jeden Fall im politischen Diskurs andauernd. Es gibt eine Kritik des Materialismus des Volkes im Namen des Staats. Also eine Kritik der materialistischen Privatinteressen der Bürger im Namen des Gemeinwesens. Und es gibt zweitens, das kündige ich an, aber darüber geht es jetzt dann noch nicht gleich, es gibt zweitens eine Kritik der Regierung im Namen des Volkes. Also was meine ich mit dem Ersten? Mit dem Ersten meine ich, dass Argumente des Kalibers, sag mal Kanzler Schröder, wie er die Agenda 2010 angesagt hat, niemandem wird mehr erlaubt sein, auf Kosten des Gemeinwesens sich um Arbeit zu drücken. Ja, hat nicht Hitler gesagt, das hat Schröder gesagt. Niemandem wird mehr erlaubt sein, sich auf Kosten des Gemeinwesens um Arbeit zu drücken. In dem Umkreis sind richtige Wortdenkmäler entstanden, Besitzstandsdenken. Ja, das ist unmöglich, Deutschland hält es nicht aus, das Besitzstandsdenken. Übrigens, nicht den Besitz, das Besitzstandsdenken derer, die nichts besitzen, hält Deutschland nicht aus. Anspruchsdenken wird zurückgewiesen, Volkerskommentalität. Ja, wer so Zeitung liest, wie da immer argumentiert wird. Volkerskommentalität, was ist das eigentlich für ein Gedanke? Das ist der Gedanke, da gibt es Teile unserer Bevölkerung, die möchten die Unsicherheit, die mit der kapitalistischen Existenz verbunden ist, nicht aushalten. Haben Erwartungen und Wünsche, dass der Staat ihnen Existenzunsicherheit wegnehmen, sie davon entlasten möchte und müssen sich von oben sagen lassen, das ist hier nicht ausgemacht gewesen. Das Leben in der bürgerlichen Welt ist ein Risiko und Absturz gehört zum Programm. Und wenn sich darüber jemand beklagt, dann hat er die Regeln hier nicht verstanden. Vollkaskomentalität gibt es bloß in der Vollkaskoversicherung, nicht in unserer Gesellschaft. Dann kann man das alles noch eine Ecke schärfer formulieren und dann ist man schon sehr nah an dem, wie dann auch die Nazis reden. Es gibt die Rede von Sozialschmarotzern. Was sind das für welche? Das sind Leute, die in der Wirtschaft keine Rolle finden, die arbeitslos sind, die auf diese elenden Existenz, ja, wie heißen Sozialhilfe, Hartz IV, die auf die elenden existenzsichernden Minimaltransfers angewiesen sind und denen man den Vorwurf macht, die richten sich da drin ein. Die kommen glatt damit zurecht. Jetzt hat man Hartz IV extra so niedrig angesetzt, dass es kein Mensch in dem Ding aushält. Und jetzt gibt es immer noch welche, die es drin aushalten. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es eigentlich ihnen immer noch zu leicht gemacht wird. Also was ist die Logik? Die Logik ist, dieses Gemeinwesen beruht auf Privatinteressen und Privatkonkurrenz. Und was einer am Markt rausholt, ist gerecht. Weil er es ja verdienen kann. Wer aber auf Hilfen angewiesen ist, der ist eine Belastung des Gemeinwesens, schädigt es in letzter Instanz und muss von den Fleischtöpfen weggedrängt werden. Denn sonst kann unser Gemeinwesen nicht überleben. Der Gedanke ist, das Gemeinwesen geht vor den Nutzen jedes Einzelnen von ihm. Der Staat, Deutschland, die Sozialkassen, wie immer man jetzt dieses Gemeinwesen genau identifiziert, worauf man auf welchen Punkt man genau geht. Das Gemeinwesen geht vor. Das Gemeinwesen muss funktionieren. Und es wird bedroht durch Privatinteressen von Bürgern. Vielleicht muss ich an der Stelle noch einfügen. Da ist noch nicht unbedingt gesagt, dass das nur die Armen sind. Es können auch die Heuschrecken sein. Ja, Kapitalisten, die in Deutschland investieren und Deutschland gar nichts nützen. In Deutschland Geld verdienen, aber deutsche Arbeitsplätze vernichten. Ja, das kann auch mal der Reiche sein. Das kann auch der Zumwinkel sein, der ein großer Mann in Deutschland war, der die Post gemanagt hat, der die Postprivatisierung hervorragend gemanagt hat und dann aber Steuern nicht bezahlt. Auch da, das Gemeinwesen braucht den Dienst aller Bürger an ihm und die Bürger dürfen nicht immer nur verdienen wollen. Sie müssen dienen. Sie müssen dem Gemeinwesen auch dienen. Das ist die Botschaft, denn wenn die Bürger ihre Privatinteressen unbeschränkt betätigen, dann nimmt das Gemeinwesen Schaden und vom Gemeinwesen hängen doch alle ab. Deswegen braucht es eine Unterordnung der Privatinteressen, die ja erlaubt sind, die ja erzwungen sind durch die Ordnung des Eigentums. Deswegen braucht es eine Unterordnung der Privatinteressen unter den Vorrang des Staatserfolgs. Wie gesagt, da braucht es keine Faschisten dazu. Das können die Demokraten jederzeit sagen. Deswegen sage ich den Satz, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Wer hat ihn gesagt? Hitler. Aber den Satz kann jeder demokratische Politiker sagen. Und wenn wir nehmen, John F. Kennedy, frag nicht, was dein Land für dich tut, frag, was du für dein Land tun kannst, ja, dann ist es haargenau dieselbe Idee. Man soll nicht an seinen Vorteil denken, man soll nicht seine Privatinteressen an die erste Stelle rücken, sondern man soll den Erfolg des Gemeinwesens an die erste Stelle rücken, dem dienen. Und denn nur wenn das Gemeinwesen floriert, wenn Deutschland klappt, wenn die Konjunktur gut dasteht, wenn die internationale Konkurrenzfähigkeit des Landes funktioniert, wenn der Staatshaushalt aufgeht, viele Formeln für den Erfolg des Gemeinwesens. Nur wenn das gewährleistet ist, dann kann das Gemeinwesen auch für die Leute tun und den Leuten geben, was ihnen im Lichte des Erfolgs des Gemeinwesens zusteht. Also die Kritik der zur bürgerlichen Gesellschaft gehörenden, in ihr etablierten, in ihr erzwungenen Privatinteressen vom Standpunkt des großen Ganzen aus. Mit dem Dringen drauf, das große Ganze geht vor und alle Privatinteressen können nur zum Zug kommen, wenn das große Ganze erstmal floriert. Das ist die erste Ecke. Kritik der Bürger im Namen des Staats. Zweite Linie, Kritik der Politik im Namen des Volkes. Da muss ich vielleicht was vorausschicken. Das ist nämlich eine eigenartige Politisierung, die übrigens die Demokratie hinkriegt, die darin besteht, dass konsequent alles, was die Menschen als Beschädigung ihrer Interessen, als Gefährdung ihrer sozialen Existenz auffassen, dass alles das als Scheitern oder als Misserfolg der Politik gedeutet wird. Ich möchte darauf hinweisen, das hat was total Absurdes. Wenn es in einem Land, in dem das Kapital die Menschen beschäftigt, wenn die Menschen dem Kapital Profit bringen und deswegen Millionen liegen lässt, weil die dafür nicht taugen, weil es den Bedarf nach dieser Arbeit einfach nicht gibt. In so einem Land sind Arbeitslose im Programm drin, das ist normal, das gehört dazu. Mal sind es mehr, mal sind es weniger, aber ohne ist es sowieso nie. Übrigens, die würden sagen, das ist Arbeitskräfteknappheit, wenn mal wirklich die Arbeitslosen weg wären. Die würden sagen, was sollen mit der Wirtschaft werden, wo sollen die Löhne hinsteigen, wenn es da nicht ein überschüssiges Reservoir gibt. Also Arbeitslosigkeit ist ein selbstverständlicher Bestandteil dieser Ordnung. Aber die Sicht drauf ist, ja, wenn es Arbeitslose gibt, hat die Politik versagt. Worauf ich raus will, ist, was für eine verkehrte, aber auch unglaublich vertrauensselige Kritik in diese Ordnung es ist, zu sagen, die Politik hat versagt bei einem Programmpunkt, der zu ihr überhaupt nicht gehört. Es ist überhaupt kein Ziel des demokratischen Staats, alle Arbeitslosen zu beseitigen. Ja, irgendwann, wenn es zu viel werden, dann sagt der Staat, da kommt ja in meine Kassen nichts mehr rein, wenn die alle nichts arbeiten. Ja, die wunderbare Debatte über den Mindestlohn im Augenblick. Die Debatte, die sagt, ja, wenn die Regierung einer immer größeren Anteil der Bevölkerung den Lohn ersetzt, den ihnen die Unternehmen nicht bezahlen, ja, wo soll denn das eigentlich herkommen? Also wenn es zu viel werden, mag sein, und wenn der Lohn zu niedrig wird, dann leidet der Staat. Aber erstmal ist es kein Misserfolg der Regierung, wenn es Arbeitslose gibt. Genau als das wird es aber aufgefasst, wenn man sagt, da hat die Politik versagt. So lässt sich der anständig politisierte Bürger mit jeder Unbill, der er ausgesetzt ist, einleuchten, dass hier Politikversagen vorliegt. Ja, ich möchte noch ein Beispiel dafür, damit man sieht, wie absurd es ist. Unternehmen kalkulieren ihre Belegschaften. Da werden mal Leute eingestellt und dann werden Leute rausgeschmissen. Und manchmal werden neue Werke aufgemacht und manchmal werden Werke zugemacht. Und dann fliegen wieder Tausende auf die Straße. Und was sagen die Menschen, die entlassen werden? Missmanagement. Hätten sie Management gesagt, na wüssten sie, so wird mit uns gerechnet. Sagen sie Missmanagement, behaupten sie glatt, das wäre nicht im Sinne dieser Wirtschaftsweise. Sie behaupten, dass sie entlassen werden, wäre ein Zeichen schlechter Unternehmensführung. Dabei ist es ein Zeichen dessen, wie die Unternehmen mit den Belegschaften kalkulieren. Also dieser unausrottbare Glaube dran, dass der eigene Schaden nicht Teil des nationalen Programms sein kann, dass der eigene Schaden doch auf ein Scheitern, auf einen Misserfolg zurückzuführen sein muss, oder anders ausgedrückt, dass der eigene Nutzen in diesem Gemeinwesen doch einen positiven Platz hat, dass doch eigentlich um mich geht hierzulande, der Glaube ist unausrottbar, und wenn die Leute, die können ja die schlechtesten Erfahrungen machen, und sie machen ja die schlechtesten Erfahrungen. Die Leute sagen, hier hat wer versagt. Ja, bei Nokia geht es jetzt, ich will an der Stelle sagen, zu dieser Sorte demokratischer Politisierung und demokratischem Protest habe ich, das hat sich jetzt ergeben, weil ich mal in Berlin bin, am Montagabend hier im selben Raum einen Vortrag. Und da geht es über diese Zumwinkel-Affäre und da geht es über die Managergehälter und da geht es über Nokia. Es geht aber, der Kern ist, wo ich jetzt dran bin, nämlich die beschädigten Menschen erfahren die Nachteile, die ihnen zugemutet werden. Sie sind aber nicht bereit, die Nachteile als Ergebnis der Wirtschaftsordnung oder als Ergebnis der Kalkulationen, die die wirtschaftlich Mächtigen mit ihnen anstellen, zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie sind entschlossen, das als Ausdruck einer Unfähigkeit von Unternehmensführern, von Politikern, von Gewerkschaftern zu nehmen. Und damit drücken sie mit aller Empörung, und empört sind sie ja, die Nokia-Entlassenen, mit aller Empörung drücken sie zuallererst einmal ihren tiefen Glauben an das Gemeinwesen aus, das sie so schlecht behandelt. Anstatt zu sagen, ich habe es jetzt kapiert, ich spiele hier die Rolle des Kostenfaktors. Ich bin die negative Größe des Wirtschaftserfolgs. Stünden sie ganz anders da, dann würden sie sagen, aha, Und im Land geht es um Wirtschaftserfolg und nicht um mich, na, dann geht es mir auch nicht ums Land. Dann muss ich gegen die Ordnung meinen Nutzen suchen. Die Leute sagen, da hat wer versagt und ich klage darauf, dass besser regiert, besser Unternehmen geführt wird. Und das ist, was ich die Überschrift Kritik an der Politik im Namen des Volkes. Die Arschlöcher der Nation, die alle Nachteile zu spüren kriegen, ziehen aus den Nachteilen, die sie erfahren, den Schluss, es muss besser regiert werden. Die unfähige Politik, das kann man in viele Richtungen drehen. Die Politik, die immer dem großen Geld nach dem Mund redet, anstatt das Gemeinwohl im Auge zu behalten. Aber auch die Politik, die den Gewerkschaften immer nachgibt, anstatt dem freien Spiel der Kräfte auf dem Markt den Lohn zu überantworten, dann gäbe es viel mehr Arbeitsplätze. Das erlebt man ja jetzt. Wenn man den Lohn drückt, gibt es Arbeitsplätze. Es gibt Arbeit, aber man kann nicht mehr davon leben. Auch das ist eine Lösung des Arbeitslosenproblems. Die sind einfach entschlossen, alles, was sie als negativ erleben, als Ausdruck schlechten Regierens zu verstehen. Und darin sind sie das brave Spiegelbild. Spiegelbild. Die Franken haben es mit den harten Vokalen nicht. Und deswegen ist man dann, wenn man es richtig machen will, geneigt, es falsch rumzumachen. Darin sind sie das Spiegelbild der politischen Propaganda, die in der Demokratie üblich ist. Immer ist die Partei, die nicht an der Macht ist, die sagt, die können es nicht. Die vergeigen Deutschland. Oder wenn sie dann mal eine Wahl gewinnen, sagen sie, jetzt müssen sie den Saustall aufräumen, den die andere Regierung hinterlassen hat. Jetzt müssen sie das Chaos in der Staatskasse erstmal bewältigen und so weiter. Ihr kennt es, das ist das tägliche Brot der politischen Werbung. Wer nicht dran ist, sagt, der dran ist, kann es nicht. Oder noch schlimmer, der dran ist, will es nicht. Er will das Land nicht voranbringen, weil ihm Parteiinteressen vor Staatsinteressen gehen. Weil er bloß den Vorteil seiner Partei sucht und nicht an Deutschland denkt. Ja, und dann werben sie für den nächsten Wahlkampf Deutschland vor. Für Deutschland, aus Liebe zu Deutschland. Dieses, den Vorrang des Gemeinwesens an die erste Stelle setzen und das der regierenden Mannschaft vorhalten, ihr habt es nicht gemacht. Das ist das tägliche Brot der politischen Werbung. Und die Bürger, die dann sagen, Missmanagement, schlechte Regierung, die haben sich das von den konkurrierenden demokratischen Parteien sagen lassen. Sagen lassen, dass wenn Sie jetzt einen Schaden tragen müssen, wenn die Renten sinken oder sowas, oder Studiengebühren erhoben werden, wenn Sie jetzt einen Schaden tragen müssen, dann kommt das nicht von unserer Wirtschaftsordnung, von unserer Staatsordnung her, sondern kommt es deswegen, weil die amtierende Mannschaft es nicht kann oder nicht richtig will oder die falschen Werte verfolgt. Nochmal einen Augenblick raustreten aus dem Ganzen und dann komme ich zu den Faschisten. Was ist das überhaupt für eine verkehrte Sicht der Dinge? Wir leben in einer Ordnung des Privateigentums. Da besteht der gesellschaftliche Zusammenhang der Privateigentümer darin, dass jeder die Abhängigkeit der anderen von dem, was er hat oder er leisten kann, dass jeder die Abhängigkeit der anderen von dem, was er zu bieten hat, nach Kräften ausnutzt. Nach Kräften ausreizt. Jeder will für das, was er verkauft, den höchsten möglichen Preis erzielen und für das, was er kauft, so wenig zahlen wie geht. Die Interessen stehen in einem Gegensatz zueinander. Ein Gemeininteresse gibt es nicht. Oder anders, das Gemeininteresse besteht allenfalls darin, dass alle Privatinteressen auf die Rechtsordnung verpflichtet werden, auf den Rahmen, in dem sie sich gegeneinander betätigen können. Am Schluss zieht jeder raus, was er rauszieht. Der eine Millionen, der andere Hartz IV. So geht es. Es ist ein Kampf ums Geld und der wird abgewickelt und am Schluss gibt es Sieger und Verlierer. Ein Gemeininteresse gibt es nicht. Und jetzt leben die Menschen in einem Land wie diesem und sind vollständig davon überzeugt, dass ein Gemeinwohl, übrigens in der Regel verstanden als eine bescheidene Gewährleistung eines Lebens, dass das das Ziel des Landes wäre. Sie kritisieren die wirklichen Ergebnisse, übrigens sie kritisieren und legitimieren, je nachdem, die wirklichen Ergebnisse der Konkurrenz immer im Lichte dessen, dass sie als gewährte Ergebnisse von einem Gemeinwesen her in Ordnung gehen oder nicht in Ordnung gehen. Ich will nochmal das deutlich machen, vielleicht versteht man es nicht gleich, was ich da sagen will. Aber was man versteht, schnell versteht, ist, wenn es die Frage gibt, verdient der eigentlich, was er verdient? Ja, nehmen wir den Ackermann von der Deutschen Bank oder nehmen wir den Lokführer mit seinen inzwischen 2000 Euro? Ist ganz egal. Es gibt immer bei jedem im Land die Frage, verdient der, was er verdient? Und dann merkt man, das ist eine Verdopplung. Was er verdient, steht auf dem Lohnzettel drauf oder auf dem Gehaltskonto. Das ist bekannt, das ist ein Faktum. Das verdient er. Das vermag der rauszuziehen aus diesem Land. Für sich. Zu kassieren. Aber die Frage, verdient der, was er verdient, ist die Frage, hat er auch gerechterweise gekriegt, was ihm zusteht? Ein rationaler Blick auf die Verhältnisse muss die zweite Frage verbieten. Eine Gerechtigkeit gibt es in der Konkurrenzgesellschaft nicht. Wenn es ein Fußballstar schafft, 1 Million zu verdienen, dann hat er die verdient, weil einen anderen Grund, als dass ihm wer das zahlt, gibt es nicht. Wenn ein Schlageraffe die Millionen kriegt, dann hat er den verdient, weil einen anderen Grund, als dass es welche gibt, die ihm das Geld zahlen, gibt es für den Verdienst nicht. Und wenn der Lokführer die 2000 Euro erstreitet im Monat, dann gibt es keinen anderen Grund dafür, dass er das verdient, als dass er es erstritten hat. Nicht, weil seine Leistung so groß ist, dass ihm das zusteht und zum Beispiel die 1900, die er vorher gekriegt hat, nicht zustehen. Umgekehrt, der Hartz-IV-Mensch kriegt, was er kriegt, oder die ganzen Minimallöhner, die jetzt rumlaufen, kriegen, was sie kriegen, weil es halt so viele von ihnen gibt und die sich alle um ein Apfel und ein Ei anbieten müssen und dann tun sie es und dann kriegen sie, was sie halt kriegen. Ob das gerecht ist, ist eine blöde Frage, weil das ist sowieso alles nicht gerecht. Aber nicht im Sinn von, weil es ungerecht ist, sondern weil Gerechtigkeit ein blöder Idealismus über die Konkurrenzgesellschaft ist. Man kritisiert die Ergebnisse der Konkurrenz von Privatinteressen im Lichte eines Gemeinsinns, eines Zusammenstehens, dass es überhaupt nicht gibt, oder wenn es es gibt, dann ist es die Gewalt des Staates, die die Bürger zum Einhalten der Rechtsordnung dazu, dass sie ihr Eigentum bloß so weit gegeneinander betätigen, wie es das Gesetz erlaubt. Das ist die einzige Bedeutung von Gemeinwesen. Aber verstanden wird es, wie Gemeinsinn zusammenhalten. Dieser Idealismus, diese Ordnung im Lichte als eine Gemeinschaft zu betrachten und dann immer zu enttäuscht über die Ergebnisse der Gemeinschaft zu sein und zu sagen, sie versagt, sie wird vergeigt von den Verantwortlichen. Das ist die Politisierung, auf der die Faschisten erblühen. Oder sagen wir erblühen, vielleicht blühen sie nicht gleich. Dann aus der die herauswachsen. Faschisten finden nämlich diese Konkurrenz der Demokraten grundunehrlich. Und ich muss jetzt nochmal warnen, ich erkläre das jetzt in einer Weise, dass jemand sagen könnte, ich finde ja was an denen. Und dazu muss ich sagen, ich finde auch was an denen. Die übelsten Elemente der bürgerlichen Gesellschaft sprechen die ohne jeden Ton von Kritik in einer Weise offen aus, wie es die demokratische Politik nicht tut. Und das gefällt mir manchmal. Nicht, dass ich dafür wäre, was die wollen. Also die finden das grundunehrlich. Und mit dem grundunehrlich, da muss ich auch wieder sagen, da erwischen sie einen Punkt. Wenn Faschisten sagen, diese bürgerlichen, wie nennen die das? Na. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ist der Ton, den die da anlegen. Ja? Diese bürgerlichen Lumpen, die werfen sich wechselseitig vor, du vergeigst den Staat, du reitest Deutschland in die Scheiße. Deutschland geht unter, wenn die SPD länger dran bleibt. Ja, solche Töne. Gibt's ja alles. Und hinterher, dann gewinnt die andere Partei und was macht sie? Tritt die Macht an und macht mehr oder weniger dasselbe. Die Praxis dementiert und desavouiert die Behauptung, dass Deutschland in einer echten Krise wäre. Die Praxis der demokratischen Wachablösung widerlegt die Alarmrufe, mit denen man um die Macht kämpft. Ja, leuchtet es ein. Es ist ein Widerspruch zu sagen, die vergeigen das Land und dann geht man hin und macht eine große Koalition. Also entweder die vergeigen das Land, dann sind sie ja Gefahr. Oder das sind bloß die anderen und die haben die Posten, die man selber will. Ja, dann geht es um nichts anderes, als wer hat die Posten. Und das sind so diese Geschichten, also ich habe es jetzt nicht mitgebracht, weil auf dem Vortrag kann man es ja eben machen, aber in Hitlers Mein Kampf lesen, wie der schimpft auf diese demokratischen Wahlkämpfe, dass alles unehrlich ist, dass sie das Volk betrügen und dass sie, das ist auch noch lustig, und dass sie das Volk unweigerlich enttäuschen müssen, weil sie dem Volk argumentative Angebote an sein egoistisches Privatinteresse machen. Also da kommen Demokraten und sagen, die CDU, sagen wir mal die SPD jetzt, die CDU ist gegen einen Mindestlohn. Wir sind dafür, dass die Leute Mindestlöhne kriegen. Also wird das Lohninteresse angesprochen. Dann gibt es welche, die hat es jetzt mal gegeben vor einem Jahr ungefähr, dass der Finanzminister und noch ein paar gesagt haben, ja, also nach vielen Jahren Lohnsenkung wären jetzt die Löhne mal wieder dran. Also es macht ein Angebot an das Lohninteresse. Wieder andere sagen, sie müssen was dafür tun, dass die Renten nicht immer weiter sinken. Dann machen sie ein Angebot an das materielle Interesse der Rentner. Sagt der Hitler, die säen Zwietracht im Land, weil sie die konkurrierenden Privatinteressen nicht gleich dem Gemeinwohl unterordnen, sondern den Privatinteressen gegenübertreten, als ob das Gemeinwohl ihnen gegenüber in der Pflicht wäre. Das fördert nicht den guten Staatsbürger, sondern das fördert den Spießer, der immer bloß an sein kleines Glück denkt. Und der Spießer hat dann natürlich auch nichts übrig für den Erhalt und für die Beförderung und für die Vervollständigung der Gemeinschaft. Jetzt erinnere ich wieder an das, was ich gerade gesagt habe, die es überhaupt nicht gibt. Der Gemeinschaft, dieser nationalen Zwangsgemeinschaft, die als Gemeinschaft gedacht wird, obwohl sie gar keine ist. Wenn Sie das Volk dann so belügen, indem Sie Angebote an sein Privatinteresse machen, dann müssen Sie das Volk hinterher, wenn Sie dann an der Macht sind, enttäuschen. Denn wenn Sie dann die Staatserfordernisse exekutieren, dann werden die Renten doch gesenkt. Und dann war es wieder eine Lüge, dass man Rentenerhöhung versprochen hat. Das sagen die Nazis, das darf man von Anfang an nicht versprechen, sondern man muss dem Volk versprechen, dass es in Dienst genommen wird für den Staat. Und wenn es im Dienst für den Staat ist, dann kriegt es raus, was der Staat ihm zuweist. Aber die Privatinteressen dürfen nicht der Bezugspunkt von allem und jedem sein. Das ist das eine. Das zweite ist jetzt, also das ist nicht bloß der Gedanke, die lügen, die Demokraten, und sie machen einen unehrlichen Kampf um die Macht, sondern Faschisten sind jetzt als erstes welche, die stehen auf dem Standpunkt, sie nehmen diese Diagnosen, von wegen, die andere Partei würde den Staat vergeigen, bitter ernst. Die glauben, wie auch immer, und darin besteht überhaupt ihr wesentlicher Grund, warum sie sich organisieren, warum sie eine faschistische Bewegung gründen, Parteien gründen. Sie glauben, dass Deutschland ziemlich am Abschiffen ist. Woran sie es festmachen, da komme ich ja später nochmal drauf, das ist für die verschieden, aber jedenfalls das Grundmuster, sie glauben die demokratischen Diagnosen, dass die jeweils andere Partei das Land in den Sand setzt, die Konjunktur verdirbt, die internationale Konkurrenzfähigkeit, auch der Respekt, den Deutschland in der Welt genießt, beschädigt. Diese Diagnosen glauben die alle bitter ernst und treten jetzt als Organisation an, mit dem Grundgedanken, man muss das Gemeinwesen vor seinen inneren und äußeren Gefährdungen retten. Faschisten sind als allererstes Staatsretter. Die sagen, man muss Deutschland retten vor den inneren, vor dem inneren Zwist der Privatinteressen, der Parteiungen und vor der äußeren Beschädigung durch andere Staaten, Mächte, Völker, die die Rechte der Deutschen, die die Ansprüche Deutschlands nicht achten. Und in dieser Stellung, sie sehen die politische Macht total in Gefahr. Von diesem Standpunkt aus lassen sie nicht gelten, was Demokraten gelten lassen, nämlich die Eigengesetzlichkeiten des Getriebes im Land. Sie lassen die Trennung von Staat und Wirtschaft, von Eigentumsmacht und politischer Macht, wie sie in der kapitalistischen Demokratie organisiert ist, die lassen sie nicht gelten. Sie lassen also auch den Politikern nicht durchgehen, dass die Politiker eben sagen, ja, gegenüber der Konjunktur sind wir ohnmächtig, gegenüber der Globalisierung sind wir ohnmächtig. Das sagen die. Auf Sachzwänge dürfen sich Politiker nicht rausreden. Sie sind doch die Inhaber der Macht, die das Gemeinwesen in Ordnung zu bringen haben. Und die Inhaber der Macht, die müssen die Macht des Volkes organisieren. Die müssen den inneren Zwist überwinden und die müssen den mangelnden Respekt, den man nach außen genießt, korrigieren. Und dazu muss man die Kräfte der Nation zusammennehmen und man darf auf keinen Fall sich als ohnmächtig hinstellen gegenüber internationalen Verhältnissen und so weiter. Dabei muss man sehen, wenn demokratische Politiker sagen, wir sind gegenüber der Globalisierung leider ohnmächtig, dann muss man auch wieder sehen, das ist eine Lüge. Die sind nicht ohnmächtig gegenüber der Globalisierung. Die setzen darauf, dass die Benutzung der ganzen Welt für deutsches Geschäft, für deutsche Kapitalerfolge, dass das der Wirtschaftsmacht der Nation viel mehr nützt, als Grenzen dicht machen und im Innern die Arbeit organisieren. Dass wir eine Währung jetzt haben, die mit dem Dollar drum konkurriert, was die beste Währung der Welt ist und was am meisten Geldmacht in der Welt versammelt. Das ist doch kein Fall von Ohnmacht gegenüber der Globalisierung. Das sind doch dieselben, die die Globalisierung geschaffen haben. Insofern haben die recht, wenn sie sagen, das ist doch gelogen, dass die ohnmächtig wären vor der Globalisierung. Haben Faschisten recht mit dem Satz, das wäre unwahr, dass die ohnmächtig wären. In Wahrheit ist es ja so, demokratische Politiker verlassen sich darauf, dass die Betätigung im Innern wie nach außen, dass die Betätigung der Privatinteressen im Rahmen der Gesetze, und wenn da was schief läuft, ändert man die Gesetze, dass die Betätigung der Privatinteressen im Rahmen der Gesetze gar nicht anders kann, als dem Wirtschaftswachstum zu nützen, dem Staatshaushalt Steuern einzuspielen und Deutschlands Macht zu mehren. Die verlassen sich, also da ist richtig eine Differenz im, worauf man setzt. Die demokratischen Politiker verlassen sich darauf, dass der Laden schon läuft, dass die Privatinteressen automatisch staatsnützlich sind. Faschisten sind der Meinung, die Privatinteressen gefährden den Staat und man muss den Staat nach innen zusammenhalten und nach außen, auch nach außen gegen Privatinteressen sichern, indem man das Leben der Nation viel mehr auf den Zwang zum Dienst am Staat nach innen und außen verpflichtet. Wenn sie dann also an die Macht kommen, dann sind Faschisten einfach, dann erzwingen sie gewalttätig die Volkseinheit, von der sie schwärmen. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Jetzt müsste man drüber reden, wie schaut das Erzwingen der Volkseinheit aus? Es hat mehrere Seiten. Nach der einen Seite ist das Verbot der Parteien. Es ist das Verbot der Gewerkschaften. Diejenigen, die den störenden Materialismus der Arbeiterschaft vertreten haben, Gewerkschaften, Kommunisten, wandern ins KZ. Die erzwungene Volkseinheit betätigt sich dadurch, dass sie die Schädlinge am Gemeinwesen bestraft und eliminiert. Sie betätigt sich dann dadurch, im Punkto Säuberung, dass sie diejenigen, oder man muss andersrum anfangen, die Vorstellung, dass Gewerkschafter und Kommunisten das Land schädigen, ist für einen Faschisten immer eine schwere Vorstellung, weil der ja der Meinung ist, das Gemeinwesen ist doch jedem Deutschen sein wichtigstes Herzensanliegen. Und man muss doch schon degeneriert, entartet sein, wenn Deutschland zu dienen einem nicht mehr oder wichtig ist und man sogar dagegen arbeitet. Das halten die für, das ist wieder natürlich. Deswegen bringen die auch um. Und aus dem Bedürfnis raus, es kann doch eigentlich kein Deutscher gegen Deutschland arbeiten. Aus dem Gedanken raus, kommen Sie zu der Idee, diejenigen, die gegen Deutschland arbeiten, sind ja vielleicht auch gar keine Deutschen, keine richtigen. Die Idee ist, wenn es schon so widernatürlich ist, dass einer gegen das Gemeinwesen und seine Erfordernisse verstößt, von dem er doch ein Teil ist, wenn das schon so widernatürlich ist, dann ist es vielleicht natürlich, dass diejenigen, die dagegen arbeiten, eigentlich keine Deutschen sind, sondern ein verstecktes Fremdvolk, das sich eingenistet hat und das in Deutschland gegen Deutschland arbeitet. Und das ist eigentlich die Genese der Idee der Jude. Und das ist eine wunderbare Geschichte, dass diese Nazis damals den Juden, die haben den Juden in den Bankhäusern angesiedelt, wo sie die Internationalität des Finanzkapitals als Gefahr fürs Land gesehen haben und gleichzeitig in den Spitzen der Gewerkschaften und der kommunistischen Partei. Also die Juden waren sowohl die Kommunisten wie die obersten Kapitalisten. Völlig wurscht. Die Einheit, die sich gedacht haben, war ja nur, wenn sie sagen, das macht Deutschland kaputt, dann kann das kein Deutscher sein, der das macht. Und das ist übrigens ein sehr vertrauter Gedanke, wie wir früher öfter mal an Universitäten Vorlesungen gestört haben und mal was gesprengt haben und so weiter. Da hat man auf eins sich immer verlassen können. Da ist dann in der Zeitung gestanden, die Vorlesung ist gestört worden, aber die Studenten waren nicht von hier. Wenn man in Würzburg eine gestört hat, war man von woanders. Wenn man in Nürnberg eine gestört hat, wenn man in Regensburg eine gestört hat, immer war es von woanders. Diese Idee, irgendwo müssen die Reisekader, so hieß es dann, die Reisekader doch herkommen. Die Idee hat einfach keiner gehabt, weil die Sicherheit, ein Würzburger Student macht sowas nicht, ja. Diese Sicherheit war das Erste und auf der Basis, dass das Erste ist, ist der Gedanke, also das müssen Fremde sein. Das ist so geläufig und genauso einfach ist dem Hitler sein Gedanke mit den Juden. Wer gegen Deutschland arbeitet, der kann doch nicht von hier sein. Jetzt waren sie ja alle von hier, jetzt haben sie alle den Pass gehabt, das ist ja nicht wie heute, wo man in einer globalisierten Republik wohnt, wo wirklich alle Völker und Rassen und Hautfarben alles vertreten ist. Das hat wirklich anders ausgeschaut vor 60 Jahren. Haben die gesagt, dann entdecken wir eben ein Fremdvolk im eigenen Volk. Ich lasse mal die Indienstnahme der Klassen, der Unternehmer und der Arbeiter und, des Mittelstands für die Nation einfach mal weg. Es gibt ja dann später einen Vortrag drüber und da kann ich da dann auch mich noch einbringen, wenn ich meine, dass ich da was dazu sagen möchte. Vielleicht noch zwei Sätze zu dem, und wie schaut sie denn aus, die hergestellte Volkseinheit, die die Faschisten dann erzeugen. Ja, das war jetzt, man sperrt einfach alles ein, was man für national schädlich hält. Man rottet ein Fremdvolk aus, das man erfunden hat, weil man den Gedanken, ein Deutscher kann doch nicht gegen Deutschland arbeiten, so ernst lebt, dass man das Ganze nur aushält, wenn man es auf einen Fremden schieben kann, dem es natürlich wieder ganz natürlich ist, gegen Deutschland zu arbeiten. Jetzt den Gedanken weiter, wie schaut sie denn aus, die praktizierte Volkseinheit? Praktizierte Volkseinheit schaut dann so aus, Rettung des Staats ist angesagt, Rettung des Staats ist fällig. Man muss wieder einen starken Staat machen oder Faschisten sind überhaupt eine kämpferische Bewegung von unten gegen den schwachen Staat. Kampf ist also verlangt, Kampf ist angesagt und für alle Volksgenossen heißt es, der Kampf ums Vaterland ist deine Existenz. Ja, das sind so diese Sprüche. Leben, der Existenzkampf hört nie auf. Wenn aber das Leben des Individuums darin seinen Sinn und Zweck und auch seine Erfüllung hat, dass es dem Kampf ums Vaterland und sein Bestand gewidmet wird, dann findet eine neue Unterscheidung im Volk statt. Individuen, die das nicht können, sind untauglich fürs Wichtigste in ihrem Leben. Wer dazu nichts beitragen kann, als Arbeiter, als Mutter, als Soldat, wer dazu nichts beitragen kann, ist im Prinzip unwertes Leben und wird wie die Feinde des Staats, wie das erfundene Fremdvolk, umgebracht. Wegschafft. Man muss immer sehen, die Vorstellung ist, das Land steht in einem Überlebenskampf, es steht in einem Existenzkampf. Und in dem Existenzkampf kann man sich nichts leisten. Es gibt von den Nazis Reden, die sagen, ja, wir wissen schon, das fällt unseren Leuten schwer und es fällt auch uns schwer, so hart zu sein. Aber wenn Deutschland überleben soll, dann müssen wir diese Härte aufbringen. Unwertes Leben umzubringen, Juden umzubringen, auch wenn sie gute Juden sind. So, und jetzt der letzte große Punkt zur Krisendiagnose. Alles Übel der Nation, einerseits wegen losgelassener Privatinteressen im Inland und andererseits wegen mangelndem Respekt von Seiten des Auslands. Das Land kann sich, alles was daneben geht im Land, hat seinen Grund darin, dass das Land sich nicht die Mittel seiner wirtschaftlichen Existenz jenseits seiner Grenzen beschaffen kann. Bei Hitler war das immer sehr ausdrücklich das Territorium, um Brot anzubauen. Ja, Getreideländer. Aber das war bloß eine Metapher dafür, man kann sich das Ausland nicht nutzbar machen. Da war ja auch was dran nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Und deswegen Selbstbehauptung der Nation, von der doch alle abhängen, auf die doch alle verwiesen sind, deren Erfolg vorgeht vor allem anderen, Selbstbehauptung der Nation heißt unverkennbar Krieg. Es war von Anfang an klar, das war sein Programm, Deutschland muss diesen Versailler Frieden revidieren, Deutschland muss wieder Weltmacht werden oder gar nicht. Ja, dieser Satz, Deutschland wird Weltmacht sein oder gar nicht sein, das sind so die Sprüche. Übrigens, wie schaut es denn heute aus? Ne? Ungefähr genauso. Also, Faschismus ist im Wesentlichen eine totale Krisendiagnose des kapitalistischen Staats. Ein Programm zur Staatsrettung, dem alles untergeordnet, alles Leben im Staat untergeordnet wird. Deswegen jetzt der allerletzte Punkt. Wie schaut es denn eigentlich mit Faschisten in einer erfolgreichen, funktionierenden Demokratie aus? Also das, bisher habe ich immer wieder mal Hitler gesagt, ja. Hitler, ja, das ist ja wirklich Vergangenheit. Wie schaut es denn heute aus? Liest man sich das NPD-Programm durch? Muss man sagen, also als so ein Beispiel, muss man sagen, die Krisendiagnosen sind nicht so grundverschieden. Auch die sagen, Deutschland geht doch unter. Die sagen, Deutschland geht unter wegen dem internationalen Kapital und der Globalisierung. Wegen Multikulti und Überfremdung im Inland. Aber auch, weil eine arrogante Weltmacht mit Deutschland machen kann, was sie will. Die meinen die Amerikaner da. Also die Krisendiagnosen sind durchaus nicht so grundverschieden. Ihre Therapie ist durchaus auch die. Man muss an die Macht, damit man alle Privatinteressen der kapitalistischen Gesellschaft in den Dienst am Staat zwingt. Damit man das freie Spiel der konkurrierenden Privatinteressen unterbindet oder jedenfalls so weit den Vorrang des Gemeinwesens drunter zwingt, dass sie nicht schädlich fürs Gemeinwesen sich auswirken. Und man muss sich gegen das Ausland ganz anders behaupten als bisher. Die Anklagen sind nicht so viel anders. Die Argumente sind nicht so viel anders und es ist nicht so, dass die Argumente von den politisierten Bürgern nicht verstanden würden. Wenn ein NPD-Mann oder eine NPD-Zeitung von den korrupten Politikern spricht, die sich bloß bereichern und bloß an ihre Diäten denken, anstatt Deutschland zu dienen, dann wird er viel Nicken an den Stammtischen ernten. Es ist ja ungefähr dasselbe Argument, das die Demokraten gegeneinander sagen. Wenn ein moderner Nazi drüber klagt, dass der deutschen Arbeit, dem deutschen Rentner, der deutschen Familie nicht gewährt wird, was ihnen zusteht. Und sie also auch auf diesen Idealismus der gerechten Zuweisung, des Gerechten, was ihnen zusteht, plädieren, werden sie viel Verständnis haben. Und da merkt man, die NPD, die kann prima über Hartz IV schimpfen, die kann Mindestlöhne fordern, die kann Familienförderung einklagen, die kann sagen, diese Menschen leben doch in für Deutsche unwürdigen Verhältnissen. Das können die alles prima und sie finden viel Verständnis damit. Der Hammer ist der, unglaubwürdig. Unglaubwürdig ist die Diagnose der NPD in einer Hinsicht. Dass der Staat abschifft, glauben die Bürger nicht. Versteht er den Hammer? Den Inhalt der politmoralischen Anklagen. Gerechtigkeit, keine Rücksicht auf die Deutschen, die sind doch die Mitglieder des Gemeinwesens, die sind doch die Volksgenossen. Alles das, wie gesagt, Kritik der reichen Kapitalisten, die Deutschland den ihm zustehenden Dienst verweigern, Kritik an der Globalisierung, alles das geht durch, das verstehen die Leute. Denn die sind selber schon als demokratische Bürger, als demokratische Untertanen so politisiert. Auf diesen Idealismus, dem Gemeinwesen hat jeder zu dienen und dann kriegt auch jeder, was ihm zusteht. Auf den Idealismus spielen die genau an. Aber in einer Hinsicht scheitern sie. Dass die Bürger glauben würden, Deutschland schifft ab und deswegen muss man alles umstellen. Das machen sie ihnen nicht mit. Und dann bleibt es eine Partei, die weit unter 5% liegt. Also nicht die politischen Argumente von Ihnen stoßen auf Missverständnis, sondern in letzter Instanz die Krisendiagnose selber. Anders. Einzig der Umstand, und das ist Ihr stärkstes Argument, das stärkste Argument der heutigen Nazis in Deutschland, einzig der Umstand, dass Nicht-Volkszugehörige hier leben, arbeiten, Steuern zahlen und Sozialhilfe kassieren dürfen, dass arme Ausländer hier leben, ihr wisst schon, die reichen Ausländer sind ja das Problem, da muss man schon ein ganz hartgesottener Nazi sein, dass man auf einmal den ausländischen Filmstar oder den ausländischen Fußballspieler attackiert. Erstmal, das wirkliche Ding ist die armen Ausländer hier. Die Leute, die wie die große Mehrheit halt zum Proletariat zählen und sich in der Kategorie irgendwo anstellen müssen. Dass die hier leben dürfen, das ist der Punkt, wo sie die nationale Selbstvergessenheit dieses Landes ansprechen und verstanden werden. Weit über die Kreise hinaus übrigens, die normalerweise als, es gibt auch immer so von Sozialwissenschaftlern, wie große Teile der Bevölkerung sind für rechtsradikale Parolen ansprechbar. Da kommt immer raus, unglaublich viel. Aber man muss erst mal sagen, viel, viel mehr als die, die da ansprechbar sind. Nämlich eigentlich alle anständigen Staatsbürger sehen das Zeug auch als verkehrt, als Skandal, als Verfehlung. Und wenn man einem anständigen Deutschen erklären will, warum die Ausländer hier gelassen werden und nicht alle deportiert werden, dann muss man ihm schon sagen, das sind Ausländer, die uns nützen. Ja, wie die Computerinder oder wie sonst ausgebildete Spezialisten. Aber Ausländer, die uns bloß ausnützen, die können eigentlich weg. Also an der Stelle finden die Nazis einen Missstand, der übrigens die größte Absurdität, mitten in einer Klassengesellschaft, wo es doch sowieso um Arme und Reiche gibt und wo jeder schauen muss, dass er an Posten kriegt, sagen sie, da gibt es welche, die machen hier mit, obwohl sie gar nicht dazugehören. Nämlich zu dem Kollektiv, das zur nationalen Solidarität verpflichtet und zur nationalen Solidarität berechtigt ist. Und die machen da mit, obwohl sie nicht dazu verpflichtet und nicht dazu berechtigt sind. Das ist eine unnötige Schädigung des nationalen Kollektivs, das sich unsere Politiker mit ihrer Weltoffenheit vorrechnen lassen müssen. Noch der Punkt, dann ist Schluss mit meinem Vortrag. Und es ist objektiv eine Schwäche von Nazis, dass sie die Krisendiagnose des Landes letztlich bloß mit Argumenten sozialer Missstände belegen können. Ja, das ist mit den Ausländern ist jetzt eine leichte Sache. Wenn da welche hier mitmachen, die gar kein Recht haben, hier mitzumachen, dann sind die natürlich erstmal schuld an allem. Und es hat nichts mit einer Ursachenforschung zu tun. Sind die Ausländer schuld an der Arbeitslosigkeit? Natürlich, wenn ein kluger NPDler, wenn es den erwischt, würde auch sagen, nein. Aber, wenn die weg wären, wenn sie schon zu wenig sind, die Arbeitsplätze, wenn sie weg wären, täten sie für die Deutschen doch wenigstens reichen. Und wenn sie nicht reichen täten, täten sie für 2 Millionen mehr reichen. Und das in den Schulen drunter und drüber geht. Warum? Die Ausländer, die können nicht her. Alles wird auf das zurückgeführt, dass hier welche dabei sind, die nicht hergehören. Aber was jetzt der schlimme Missstand ist, der schlimme Missstand ist dann doch bloß arme Deutsche, arme Ossis, die keine Arbeit finden, arme Stadtviertel, die verrotten. Und das ist letzten Endes eine Schwäche für einen Nazi, dass als Missstand nichts anders als die soziale Frage existiert. Und das ist auch die Härte an der Politisierung der großen Mehrheit der Deutschen. Da können nämlich muss man mal so sagen, da können doch tatsächlich die normalen Staatsbürger zwischen ihrem staatsbürgerlichen Gerechtigkeitsidealismus und zwischen ihrem staatsbürgerlichen Realismus unterscheiden. Wenn die NPD sagt, Deutschland liegt im Argen, weil deutsche Arbeit im Osten millionenfach nicht genutzt wird, kann doch mehr oder weniger jeder gut gebildete Deutsche sagen, naja, das ist fürs Wirtschaftswachstum nicht so furchtbar schlimm. Das ist bloß ein soziales Problem. Er kann sagen, man kann, die NPD kann sagen, Amerika macht mit Deutschland doch, was es will. Und da gibt es ja viel Zustimmung. Andererseits, na, irgendwie fährt Deutschland weltpolitisch gesehen nicht so furchtbar schlecht damit. Da können die den Standpunkt des nationalen Realismus, irgendwie steht der Staat in der Welt und nach innen und außen nicht so furchtbar schlecht da. Den Standpunkt, der ist die große Stütze gegen die Kritik mangelnder Gerechtigkeit in nationaler Hinsicht, die sicher viel geteilt wird. Deswegen sind Faschisten in der Demokratie, das sind Krisenrufer, wo der ganze Rest sagt, naja, es gibt Missstände, aber eine große Krise ist es nicht. Und das ist eigentlich das, woran die scheitern. Das übrigens wäre als allerletzter Gedanke ein Hinweis darauf, dass die Minderheit von Nazis, die es gibt, eigentlich nicht der politische Feind ist, auf den man seine aufklärerische und agitatorische politische Aktivität ausrichten soll. Das Schlimme ist die allgemeine Politisierung. Das Schlimme ist das Vertrauen auf das Gemeinwesen, ein Vertrauen, das nicht tot zu kriegen ist mit allen schlechten Erfahrungen. Mit dem bin ich eingestiegen heute. Aus dem wachsen die Nazis hervor. Sie erklären all die Übel zu einer nationalen Krise und sie finden Anhang in dem Maß, in dem auch Demokraten der Meinung sind, es ist eine schlimme nationale Krise. Das ist vielleicht noch der letzte Gedanke, der wichtig ist. Der Unterschied zwischen Faschisten und Demokraten wird klein und kleiner, wenn Demokraten selber der Meinung sind, dieses Land muss sich jetzt endlich in der Welt mal ganz anders behaupten. Denkt mal, wie schnell die innere Liberalität in einer Demokratie weg ist, wenn sie sich von außen echt bedroht sieht. Bushs Amerika hat den ganzen inneren Liberalismus furchtbar schnell weggekriegt, bloß mit Terroranschlägen. Und wenn ein Land dann meint, es muss in einen richtig großen Krieg eintreten, dann gelten nach innen in Sachen Einsperren der Oppositionellen, Unterbinden der freien Lohnauseinandersetzung, bis hin zu Sterben lassen von unwerben Leben, wenn die Nation in einer totalen Kraftanstrengung steht. Wenn eine demokratische Nation meint, sie muss zum Krieg schreiten, dann wird der Unterschied zu den Faschisten ganz klein. Also warum? Es hat ja sein gutes Recht, weil Faschismus ja gar nichts anderes ist als eine radikale Krisendiagnose des kapitalistischen Staats, der gerettet werden soll. So, das war die Linie erstmal, die ich sagen wollte.